1. Dies ist ein Psalm von David, der da zu deinen Soul, die ich notlich vor Gott in Erinnerung zu rufen. 2. Herr, ich bitte dich, mich nicht in deinem Zorn zu bestrafen oder mich in deinem heftigen Unmut zu sachtigen. 3. Denn dein Urteil hat mich tief getroffen, und ich spür den schweren Druck deiner strafenden Hand auf mir. 4. Aufgrund deines Zorns ist mein ganzer Körper geschwächt, und wegen meiner eigenen Verfehlungen find ich kein körperlich Ruhe mehr. 5. Mein Schuldgefühl erdrücken mich förmlich, das ich ein unerträglich Last über mein Haupt hinausgewachsen sind. 6. Mein Wunden sind entsundet und verfallen dem Verderben, was ich allein meiner eigenen Unvernunft zu schreiben habe. 7. Ich bin tief gebüht und wollig niedergeschlagen, weshalb ich den ganzen Tag in tiefer Trauer verbringe. 8. Mein Körper ist von brennenden Schmerzen erfüllt, und es gibt kein Stellen mehr, die noch unversehrt geblieben ist. 9. Ich fühle mich vollkommen erschöpft und innerlich zerbrochen, so dass ich vor lauter Hirnschmerz laut aufschreien muss. 10. Herr, du kennst all mein tiefsten Sehnsucht, und mein Verzweifelt Sufzen bleibt dir keineswegs verborgen. 11. Mein Herz schlagt unruhig, mein körperliche Kraft schwindet dahin, und sogar die Sehkraft meiner Augen lass mich allmalig im Stick. 12. Mein Freund und Gefahrten halten sich wegen meines Leidens von mir fern, und selbst mein Nachsten verwandten mich den mein nahe. 13. Waren dessen Stellen mir genag, die mein Leben fordern, und mein Feinde planen meinen Untergang, in dem sie standig lugen verbreiten. 14. Ich jedoch verholt mich wie ein Gehorloser, der nichts wahrnimmt, und wie ein Stummer, der seinen Mund nicht zur Verteidigung offnet. 15. Ich bin wie ein Mensch geworden, der kein Vorwurf hat und in dessen Mundes kein Widerrede gegen die Angriff gibt. 16. Denn mein ganz Hoffnung setzt ich auf dich, Herr, ich vertraue darauf, dass du, mein Gott, mir ein Antwort geben wirst. 17. Ich bat darum, dass mein Feinde nicht über mein Unglück triumphieren, besonders wenn mein Stand unsicher wird und sie sich über mich erheben. 18. Ich stehe kurz vor dem Zusammenbruch, und mein Schmerz ist ein ständiger Begleiter, der mich niemals verlässt. 19. Die Schau bekenn ich offen mein Schuld im Fein tief Ruhe über die Sünden, die ich begann gen habe. 20. Denn ich sind mein Feinde zahlreich und volle Tatkraft, und es gibt viel, die mich one jeglichen Rechmassigen Grund hassen. 21. Sie Virgilton mir Guts mit Bosem in bekämpfen mich lediglich die Schaub, weil ich mich bemühe, das moralisch richtig zu tun. 22. Verlass mich jetzt nicht, Herr, mein Gott, bleibe nicht in weiter fern, wenn ich dich am dringendsten brauche. 23. All mir zu hilf, Herr, denn du bist mein einzige Rettung und mein dauerhafte Schutz.